Unsere Lippen sind geschwollen vom Küssen. Es ist egal, ob wir das wollen, weil wir uns einfach küssen müssen. Unsere Körper wie Magneten ziehen uns einfach magisch an. Unsere Herzen wie Raketen, die keiner stoppen kann. Zu zweit im Zelt bei Nacht am Strand im Regen. Bereit der Welt die Macht bekannt zu geben. Zwei Körper werden immer mehr zu einem. Drei Wörter, die uns jetzt noch mehr vereinen. Ich liebe dich, ich liebe dich. Weil ich es liebe, wie du atmest, halte ich die Luft ganz kurz an. Ich weiß noch genau, wie du mich fragtest, ob ich deinen Herzschlag fühlen kann. Dein Herz schlug schneller als der Drama von meiner Lieblingsband. Und dich so küssen ist der Hammer, hab ich das schon mal erwähnt. Zu zweit im Zelt, bei Nacht am Strand im Regen. Bereit der Welt die Macht bekannt zu geben. Zwei Körper werden immer mehr zu einem. Drei Wörter, die uns jetzt noch mehr vereinen. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich. Wenn ich bei dir bin, dann weiß ich, es kostet Mut, dir das zu sagen. Ich liebe dich.